Unklar blieb allerdings, wie mit eigens für den Rundfunk verfassten Werken zu verfahren war. Hörspielen zum Beispiel. Aber davon gab es ja nur sehr wenige. Die Autoren waren zurückhaltend, wenn es darum ging, etwas eigens für den Rundfunk zu schreiben. Rezitationen, Lesungen, damit hatten die Wortsendungen begonnen. Eine Person vor dem Mikrofon, das schien auch aus technischen Gründen einfacher als ein Sendespiel mit akustischen Kulissen. Immer mehr Autoren versuchten sich vor dem Mikrofon. Bert Brecht, Alfred Döblin, Georg Kaiser, Oskar Lörke, Heinrich Mann, Franz Werfel. Stunde der Lebenden, ungedruckte Dichter. Das waren Titel für Sendereien der zeitgenössischen Literatur.